1. Dies ist die Botschaft, die der Herr an Jeremiah richtet und die Folgendermaßen lautet. 2. Er sollte sich unbezüglich zum Haus des Topfers begeben, die Gott ihm dort sein weiter und wird mitteilen wollte. 3. Jeremiah folgte dieser Anweisung und beobachte den Topfer, der Gerade und seine Drehscheibe mit der Arbeit beschäftigt war. 4. Wann immer ein Gefäß aus Tun in der Hand des Topfers misslang, formte daraus ein Newsobjekt, das seinen Vorstellungen entsprach. 5. In diesem Moment erging das Wort des Herrn ernüt an Jeremiah, die Bedeutung dieser Handlung zu erklären. 6. Gott fragte das Haus Israel, aber nicht dieselbe Autorität über sie besitzt why der Topfer über den Tun, sie in seiner Hand seien. 7. Verlautet, dass Jedesite beschließen kann, ein Volk oder ein Königreich auszurotten, zu zerstören oder ins Verderben zu stürzen. 8. Falls Diocese Volk Jedoch von seiner Bosheit umkehre, wird Gott das geplant Unheil abwenden und seine Entscheidung revidieren. 9. Ebenso kann ankündigen, ein Nation aufzubauen und zu festigen, immer wohligen zu fordern. 10. Wenn Diocese Volk Jedoch angehorsam sein Tuesday, was im Missfall, word das Vers Breschen gut nicht gewahren. 11. Jeremiah sollte den Bewohnen Judas verkünden, das Gott Unheil gegen sie vorbereitet und sie eindringlich zur Umkehr von ihren Bösen Wegen aufordere. 12. Die Menschen antworteten Jedoch, das Albemuhungen verjeblich seien, sie lieber ihren eigenen Plänen und ihrem Starschen folgen wollten. 13. Daraufhin forderte der Herr sie auf, unter den Volken nach Suffragen, abgemals Gemmen von einer solch abschulichen Tat gehort habe, why Israel sie begangen hat. 14. Fragte rhetorisch, ob derschnie des Libanon Gemmels von den Felsen Verschwind oder ob die Kuhlen, fließenden Wasserquellen Gemmels versiegen werden. 15. Denik hat sein Volk in Vergesen und Gottsen Jepfot, wodech sie auf ihren Wegen strauchelten und die bewahrten Fade der Vorzeit verließen. 16. Dirch erverholten machten sie ihr Land zu einem Ort des Entsetzens, über den Vorbeisehendner spottisch und fassungslos den Kopf schütteln werden. 17. Gott kündigteren, sie dirch einen Ostwind vor ihren Feinden zu zerstreuen und ihnen im Tag ihrer Katastrophe den Rücken zuzukehren. 18. Sein Gegner planten daraufhin Anschlag gegen ihn, sie übersucht waren, das Priester, Weiser und Propheten auch one Jeremiah weiterhin ratgeben konnten. 19. Jeremiah fleht gotten, auf sein Situation zu ochten und die Feinsligen reden seiner Weidersacker wahrzunehmen. 20. Erfragte, ob es gerecht sei, Guts mit Bosem zu Virgilton, sie im ein Grub Gruben, obwohl Zuvorfer ihr Retten gebietet hat. 21. In seiner Verzweiflung batte Gott, ihr Son dem Hunger und dem Schwert Preis zugeben, so dass ihr Frauen zu Kinderlosen Witwen werden. 22. Erwünschte, das Mann aus ihren Hausen Wegeschrei hor, wenn plötzlich Angreifer über sie kamen, sie im Heimlich Schlingen gelegt hatten. 23. Jeremiah forderte Gott auf, ihr todlichen Plain nicht zu verge ben, sondern sie im Moment seines Zorns für ihr verge hen zur Rechenschaft zu sehen.